Ihr hört das freie Senderkombinat FSK zu empfangen in Hamburg auf 93,0 MHz. Ihr hört den Sunday Service. 3 Stunden lang neue Musik und Konzerttipps. Die 2. Stunde bricht hier an. Da es erfahrungsgemäß in den letzten Wochen relativ wenig an Live-Programm gibt, nutze ich die Chance, ein paar Platten nochmal zu spielen, die schon etwas länger draußen sind und die euch nochmal hier zu Gehör zu bringen, sozusagen. So auch gerade eben The Skull Defects, eine Band aus Schweden, die eigentlich nur zu zweit unterwegs sind, aber dann live auch als Quintett oder Quintett sogar erweitert werden, haben gerade eine neue Platte veröffentlicht im Frühjahr, Dance in Dreams of the No Unknown, betitelt. Davon hörten wir den Track Little Treasures und weiter geht's mit Douglas Greed, elektronisches, mit dem Track My Mind is a Monkey vom neuesten Album Driven. My mind is a monkey. Thank you. Das war Douglas Greed mit dem Track My Mind is a Monkey, der Song von seinem Album Driven. Da gibt es auch Remixe jetzt zu, die nicht so spannend sind wie die Originale, finde ich. Da kann man mal sehen, dass man Songs auch verhunzen kann, wenn man da zu viel an den Knöpfen dran dreht. Slugger the Beat Child ist ein Künstler aus Kanada. Der hat vor 5 Jahren mit Soul Movement Volume 1 sein Debütalbum veröffentlicht. Jetzt gibt es den Nachfolger Soul Movement Volume 2, entsprechend betitelt. Und hier kommt er mit seinem Track Keep Up. Keep der Track Different Days von einer Band namens The Man. Die haben ihr neuestes Album Tomorrow's Hits in Brooklyn, New York aufgenommen. Ob da wirklich die Hits von morgen drauf sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Ihr hört den Sunday Service, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Es ist ehrlich gesagt nicht richtig viel. Ich habe zwei kleine Festival-Tipps für euch. Und zwar zum einen das Festival Müssen alle mit, veranstaltet von Hamburger Plattenfirma Tapete Records, findet nicht statt in Hamburg, sondern vor den Toren unserer Stadt, und zwar in Stade im Bürgerpark. Dort spielen viele lokale Bands und Künstler wie Thies Uhlmann, Höchste Eisenbahn sind dabei, dann Band Begemann, aber auch ein paar internationale, zum Beispiel William Fitzsimmons, den hören wir hier mit seinem Track The Winter From Her Leaving. Shove me out to sea, the sea, the quiet of December, to the deeper time. From the wreck I bless this mess, what I can remember, the ghost I burn. Why do I William Fitzsimmons mit seinem Track The Winter From Her Leaving. Er spielt live am Samstag, den 2. August beim Müssen alle mit Festival im Bürgerpark in Stade. Ebenfalls dabei aus Holland sind die großartigen Moses and the Firstborn. Hier kommen sie mit Bloodsucker. Hurt. Bloodsucker, das waren Moses and the Firstborn, die musizieren ganz in der Tradition des großen Lo-Fi-Pops der 90er, machen das wirklich hervorragend. Live spielt die Band am 2.8., das ist Samstag, beim Müssen alle mit Festival. Ebenfalls auch dabei sind Brace Choir, eine Band, ein Duo aus den USA, die ihr letztes Album Turning on Your Double aufgenommen haben in Berlin, hier zu hören mit ihrem Track Beyond. Thank you. der Track Beyond von Brace Choir. Die Band spielt am nächsten Samstag, den 2. August, in Stade im Bürgerpark beim Müssen alle mit Festival. Neben Brace Choir treten dort auch auf Moses and the Firstborn, William Fitzsimmons, Höchste Eisenbahn, Thies Uhlmann, Bernd Begemann und noch so einige andere, vor allen Dingen auch lokal Matadoren, aber sicherlich auch das Ganze dann einen Besuch wert und dann auch nochmal auch über die Elbe zu hüpfen nach Stade in den Süden Hamburg sozusagen. Am gleichen Tag, ebenfalls am Samstag, den 2. August, findet zum dritten Mal das Spektrum Festival statt, und zwar in Wilhelmsburg auf dem Gelände des Dockville Festivals. Dort tritt auf unter anderem Neneh Cherry. Die hören wir hier mit ihrem Track Cynical. Das war Cynical, ein Track von Neneh Cherry. Die Dame aus Schweden tritt auch mit ihren Landsmännern Rocket Number 9 beim Spektrum Festival am Samstag, den 2.8. Auch dabei ist James Pence. Hier kommt er mit My Girl. Das war James Pence, wie immer gut gemacht, das Ganze bei ihm. Sein Track gerade eben hieß My Girl, auch er live am 2.8. am Samstag beim Spektrum Festival drüben in Wilhelmsburg. Und vor allen Dingen freuen darf man sich auf den Auftritt oder das Auflegen, wahrscheinlich eher von Hudson Mohawky. Er kommt, ich glaube, aus Manchester. Hoffentlich, glaube ich, demnächst auch eine neue Platte, hier ein etwas älterer Track, Thunder Bay. Thank you. Thunder Bay, ein Track von Hudson Mohawky, auch er live am Samstag, den 2. August beim Spektrum Festival mit dabei und auch Pereira Elsewhere, das ist das Projekt von Sascha Pereira, das ist die Sängerin und Songwriterin von Jacuzzi, die hatte mit Everlast im Herbst, glaube ich, ihr Solo-Debütalbum vorgelegt und auch da hören wir mal rein. Ihr Track heißt Carousel. Das gerade eben war Pereira Elsewhere mit dem Track Carousel. Pereira Elsewhere spielt zusammen mit Hudson Mohawky, James Pence, Nini Cherry und noch hunderte anderen, schätze ich mal, DJs und Acts beim Spektrum Festival. Das findet zum dritten Mal statt. Drüben Wilhelmsburg auf dem Gelände des Dogville Festivals, glaube ich, ist das. Und das Ganze dann am 2. August, also nächsten Samstag. Zwei Festivals zur Auswahl. Zum einen mal müssen alle mit ins Stade für die Indie- und Lokalkolorit-Fans und dann auf der anderen Seite für die eher elektronisch affinen Leute das Spektrum Festival, beide am Samstag. Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Ja, mehr Konzerte gibt es nicht hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit Musik mit Riddle and the Stars. Das ist ein Herr namens Ben Riddle, der kommt aus Australien. Und dann die Band The Fallen Stars, die kommen aus den USA und haben mit This Is Happening eine Platte aufgenommen. Da hören wir mal rein mit dem Track Get You Out of Here. gonna get you out of here. Ask yourself, do you want this life? Gonna get you out of here. Take the train, the next one in, gonna get you out of here. Destination anywhere, I'm gonna get you out of here. Just once in a while, it's time to leave your past behind. Just once in a while, it's time. We'll look for the warning signs. You'll be fine. Everyone's in such a rush, gonna get you out of here. Two of a kind, gonna get you out of here. Pack your bags and your fragile mind, gonna get you out of here. Destination everywhere, I'm gonna get you out of here. Just once in a while, Get You Out of Here. Das war ein Track vom Album This Is Happening von Riddle and the Stars. Einmal, wie gesagt, ein Herr namens Ben Riddle und dann noch eine Band, die sich da nennt The Fallen Stars. Ich kenne nur The Flaming Stars, aber The Fallen Stars gibt es wohl irgendwie dann auch, die beiden hier jetzt im Duett zusammen sozusagen. Es gibt Neues aus dem Hause Fidel Bastro. Das Hamburger Plattenlabel hat mit Auxis eine Band am Start, die ziemlich krachig klingt auf ihrem neuesten Album Boys in My Head. Hier kommen sie mit ihrem Track To All the Fires. Ein Trio natürlich aus Hamburg.